Als Studentin kostenlos ins Theater gehen, das hört sich ja erst einmal sehr gut an. Möglich machen soll das in Kiel ein sogenanntes Kultursemesterticket. Und das ist keine Utopie, denn die Asten der drei Kieler Hochschulen diskutieren gerade über ein solches Ticket. Darüber, wie das Kultursemesterticket funktionieren könnte, wie viel es kosten würde und was die unterschiedlichen Akteure dazu sagen, darüber sprechen wir in den kommenden Minuten. Campus Radio Kiel. Schon seit mehreren Wochen ist das Kultursemesterticket ein Thema bei den Asten und in den Studierendenparlamenten der Christian-Albrechts-Universität, der Fachhochschule und der Muthesius-Kunsthochschule. An den drei Kieler Hochschulen haben Studierende die Idee, durch ein Solidaritätsprinzip den Theaterbesuch praktisch umsonst zu ermöglichen. Und zwar so soll das funktionieren. Alle Studierenden der drei Kieler Hochschulen zahlen pro Semester 1,90 Euro zusätzlich in ihren Semesterbeitrag ein. Diese 1,90 Euro werden dann gebündelt und fließen komplett an das Theater Kiel. Im Gegenzug dürfen alle Studierenden sozusagen kostenlos die Veranstaltung des Theater Kiels besuchen. Ab 3 Tagen vor der Aufführung können sie sich ein Ticket besorgen und dann zur Vorstellung gehen. Alle StudentInnen können so viele Veranstaltungen besuchen, wie sie möchten. Das Modell gilt für alle 5 Sparten des Theater Kiel, also für Schauspiel, Ballett, Oper, Junges Theater und das Philharmonische Orchester. Ausgenommen sind Gastspiele und Sonderveranstaltungen. Wir rechnen das Ganze jetzt mal aus, was das dann denn in Zahlen bedeutet. Als erstes ist dann natürlich der Vorteil für die Studierende, die gerne ins Theater gehen. Zurzeit zahlt man 8 Euro für eine Vorstellung mit dem Studierendenticket. Wenn dann das Kultursemesterticket kommt, zahlt man pro Semester nur 1,90 Euro. Heißt, wer einmal in 2 Jahren ins Theater geht, spart schon Geld. Mit 1,90 Euro liegt das Ticket auch im bundesweiten Schnitt. In Bremen zahlt man für ein Kultursemesterticket zum Beispiel 1,85 Euro, in Erfurt sind es 3 Euro und in Osnabrück 2 Euro. Und dann ist dann natürlich noch die Geldsumme, die durch das Kultursemesterticket an das Theater Kiel fließt. Denn das ist bisher als alleinige Kultureinrichtung an dem Projekt beteiligt. Zurzeit studieren knapp 35.000 Menschen in Kiel. Pro Studentin gehen dann 1,90 Euro pro Semester an das Theater Kiel. Das sind dann insgesamt knapp 66.000 Euro pro Semester. Und für diese große Summe lässt man dann die Studierenden in Anführungsstrichen umsonst ins Theater. Wenn wir das mal andersrum ausrechnen, mit dem bisherigen 8-Euro-Ticket müssten pro Semester knapp 8.300 Studierende ins Theater gehen. Das Theater Kiel hat uns leider nicht mitgeteilt, wie viele Studierende in der Vergangenheit zu ihren Vorstellungen gekommen sind. Die Idee für das Kultursemesterticket kam übrigens von den Asten der drei Kieler Hochschulen, hat uns eine Sprecherin vom Theater Kiel gesagt. Das Theater freut sich aber sehr über die Idee. Der Aster der CAU hingegen möchte sich bisher nicht zu dem Ticket äußern. Dafür haben uns aber alle Hochschulgruppen, die im Studierendenparlament der CAU sitzen, eine Rückmeldung gegeben. Und Kritik an dem Kultursemesterticket gibt's auch, aber von einer anderen Seite, und zwar von einem freien Theater. Aber erstmal zum Stupa. Da zeichnet sich nämlich ein eindeutiges Bild ab. Alle Hochschulgruppen befürworten ein Kultursemesterticket. Aber Janne Hammelmann von der HG Südschleswig sagt, dass 1,90 Euro für das Kultursemesterticket nicht ausreichen. Deswegen ist eine Bezuschussung der Stadt nötig, die ja, wie sie selber sagt, die Förderung von Kunst und Kultur als Kernaufgabe des demokratischen Gemeinwesens empfindet. Laura Falk von den Campus Grünen ist der Meinung, dass der Preis für das Kultursemesterticket im Verhältnis mit dem Angebot stehen muss. Gerade für Studierende ist die Teilnahme an solchen Veranstaltungen erschwert, durch hohe Preise für Ballett, Konzerte oder Schauspielstücke. Um somit die kulturellen Angebote von Kiel nutzen zu können, ist ein Semesterticket wünschenswert. Wichtig für uns ist jedoch auch, dass dadurch keine große Mehrbelastung im Semesterbeitrag entsteht. Die liberale Hochschulgruppe sagt, dass das Kultursemesterticket dabei hilft, Barrieren abzubauen. Trotzdem darf der Semesterbeitrag durch das Ticket nicht ansteigen. Und auch der RCDS steht ja normalerweise einer Erhöhung eher kritisch gegenüber, sagt Maximilian Hofmeister. Insbesondere jetzt, wo mit 273 Euro ein für viele Studis schwer zu stemmender Betrag fällig war, müssen wir uns wirklich bei jedem Euro fragen, ob das wirklich nötig ist. In diesem Fall halten wir jedoch die Erhöhung um 1,90 Euro für ein Kultursemesterticket in Kooperation mit dem Theater Kiel für sinnvoll und denken, dass viele Studierende vom Mehrwert profitieren werden. Und auch die Jusos befürworten das Kultursemesterticket. Gerade was Eintritte in Museen, Theatern und Ausstellungen anbelangt, ist es dann doch meist recht kostspielig. Es muss aber gewährleistet sein, dass das Kulturangebot für alle fassbar ist und genutzt werden kann und nicht nur einen kleinen Teil anspricht, zum Beispiel Hochkultur, für die sich nicht alle interessieren. Und damit spricht Willi Standke einen wunden Punkt des Kultursemestertickets an. Denn das gilt nur und zwar ausschließlich für eine Kooperation mit dem Theater Kiel, nicht aber für andere Kultureinrichtungen in der Landeshauptstadt, wie zum Beispiel Museen, Ausstellungen oder Kinos. Und auch nicht für freie Theater, wie zum Beispiel Die Komödianten. Petra Bolek vom Leitungsteam des Theaters Die Komödianten. Also grundsätzlich finde ich die Idee super, den Studenten ganz einfach zu ermöglichen, günstig Theater besuchen zu können. Die Idee finde ich gut. Allerdings höre ich jetzt im Grunde genommen das erste Mal davon und finde es ein bisschen schade, dass man uns nicht schon mit eingebunden hat. Wir würden uns an so einem Paket gerne beteiligen, weil wir haben natürlich studentisches Publikum, aber würden dadurch sicherlich mehr Menschen bekannt werden, die neu nach Kiel kommen, um zu studieren. Bei den bisherigen Planungen für das Kultursemesterticket wurde bis jetzt eben nur das Theater Kiel berücksichtigt und damit ein großes staatliches Haus. Nochmal Petra Bolek vom Theater Die Komödianten. Es ist immer ein bisschen schade, wenn man neben dem städtischen Theater die freien Theater nicht einfach mit berücksichtigt bei solchen Überlegungen und Ideen. Also sicherlich kann man nicht bei allen beteiligt werden, aber in diesem Fall, glaube ich, wäre es eigentlich ganz schön. Aber bisher ist ja noch nichts beschlossen. Und vielleicht suchen die Asten ja auch noch das Gespräch mit Petra Bolek und dem Theater Die Komödianten. Und da sind wir jetzt auch schon beim letzten Punkt angelangt, nämlich der Frage, wie weit denn jetzt schon die Planungen für das Kultursemesterticket vorangeschritten sind. Da ist die Informationslage dürftig, weil, wie gesagt, der Aster der CAU sich bisher nicht zu dem Ticket äußern möchte. Allerdings sagt uns eine Sprecherin vom Theater Kiel, dass das Ticket zurzeit mehrere Gremien und EntscheidungsträgerInnen durchläuft. Und auch alle Hochschulgruppen, die im Stupa der Uni Kiel sitzen, wissen ja auch schon Bescheid. Trotzdem wird das Ticket wohl frühestens zum Wintersemester 2023/24 kommen. Und ob der Semesterbeitrag ansteigen wird oder ob das Geld an anderer Stelle eingespart wird, ist ebenso offen. Wir dürfen gespannt sein, wie es mit dem Kultursemesterticket weitergeht und wann die Asten an die Öffentlichkeit gehen und die Pläne mit den Studierenden teilen.